Ich suche keinen Streit, denn mir geht's viel zu gut. Du suchst mit mir Streit, denn dir geht's nicht so gut. Ich verfolge mein Ziel und bleibe auch dran. Du machst aus dir nix und hast auch keinen Plan. Ich suche keinen Streit, denn mir geht's viel zu gut. Du suchst mit mir Streit, denn dir geht's nicht so gut. Ich verfolge mein Ziel und bleibe auch dran. Du machst aus dir nix und hast auch keinen Plan. Mama nennt mich Sanya, doch für dich Attic Rap, yeah. Guck, ich bin cool drauf, jeder nimmt Crack. Attic Rap und ich bin zu präsent. Attic Rap und ich mach einen neuen Track. 12 Jahre dort, guck mich an, ich bin Stadtjunge. 4 Wochen Einzelhaft, guck, ich bin hart, Junge. Redest von Beziehung, nein, du siehst mich im Puff drin. Wie ich grad mit Hure chill, mit Flasche Gin bin. Text ist für Arsch und ich rappe auch scheiße. Doch wenn ich komme, wirst du immer leise. Du bist guter Junge, nein, ich nehme keine Rücksicht. Ich nenn dich Olga, also bitte biff dich. Du bist nur ein Schleim, halt die Fresse, Schleimer. Für mich bist du Verräter, rede nicht vom Freund sein. Nein, du bist kein Kind und du redest wie ein Dorfkind. Und ich bin die Straße, weil ich auf der Straße bin. Ich suche keinen Streit, denn mir geht's viel zu gut. Du suchst mit mir Streit, denn dir geht's nicht so gut. Ich verfolge mein Ziel und bleibe auch dran. Du machst aus dir nix und hast auch keinen Plan. Ich suche keinen Streit, denn mir geht's viel zu gut. Du suchst mit mir Streit, denn dir geht's nicht so gut. Ich verfolge mein Ziel und bleib auch dran. Du machst aus dir nix und hast auch keinen Plan. Es ist zweiter Part, Hauptschule mag hart. Guck mich an, guck mich an. Arctic Rap ist online. Und die Weiber schreien und die Mädchen weinen. Ich trink wie ein Loch, Hausparty in 6. Stock. Ich bin populär, halt's Maul, yeah. Ich bin wie ein Tier, in meinen Träumen bin ich Speer. Du gibst mir ein Korb, doch in Traum fick ich dich. Du gibst mir ein Korb, doch bei Wichsen denk ich an dich. Schmeck dein Blick, merkst du, dass du Neid hast? Diese eine Regel, machst du was, hast du was. Und die halt mich dran, fick Rap auf Distanz. Du willst Rapper sein, mit dem Schwanz in der Hand. Mittelfinger hoch, hoch, für die Bullen. Mittelfinger hoch, hoch, für die Lehrer. Ich bin 26, guck, ich bin jung geblieben mit guten Manieren. Denn mir geht's viel zu gut. Du suchst mit mir Streit, denn dir geht's nicht so gut. Ich verfolge mein Ziel und bleibe auch dran. Du machst aus dir nix und hast auch keinen Plan. Ich suche keinen Streit, denn mir geht's viel zu gut. Du suchst mit mir Streit, denn dir geht's nicht so gut. Ich verfolge mein Ziel und bleibe auch dran. Du machst aus dir nix und hast auch keinen Plan. Ich suche keinen Streit, denn mir geht's viel zu gut. Du suchst mit mir Streit, denn dir geht's nicht so gut. Ich verfolge mein Ziel und bleibe auch dran. Du machst aus dir nix.